Und wieder, in wechselndem Entsetzen, schien ihm das Schweigen selbst voller Gefahr. Es musste den Passanten auffallen, sie erstarrend an die Stelle fesseln. Und sofort vermehrte er die Sicherheit seines Auftretens, machte sich geräuschvoll in dem Laden zu schaffen und ahmte mit studierter Leichtigkeit das Treiben eines geschäftigen Mannes nach, der sich zwanglos in seinem eigenen Hause bewegt. Jetzt aber fühlte er sich von so vielfachen Ängsten zerrissen, dass sein Gehirn dem Wahnsinn nah war und doch wieder wachsam und schlau auf der Lauer lag. Der Nachbar, der sein bleiches Gesicht gegen die Scheiben presste, der Passant, den eine grausige Ahnung stehenbleiben hieß, konnten schlimmstenfalls nur Vermutungen hegen, wissen konnten sie nichts. Die Ziegelmauern und geschlossenen Fensterläden ließen nur Geräusche hindurch. Aber war er hier im Hause auch wirklich allein? Er wusste, dass er es war. Er hatte das Dienstmädchen in dem armen Feiertagskleid fortgehen sehen, dem Schatz entgegen. Ausgang in jeder Rüsche, in jeder lächelnden Falte ihres Gesichts. Ja, er war allein, natürlich war er allein. Dennoch hörte er ganz genau über sich in der weiten Leere des Hauses zarte Tritte. Er war sich einer fremden Gegenwart vollauf bewusst, auf rätselhafte Art bewusst. Ja, bestimmt. Seine Fantasie schlich ihr in jedes Zimmer, in jeden Winkel nach. Und jetzt war es ein Ding ohne Gesicht, aber mit Augen, die sahen. Und dann war es ein Schatten seiner selbst. Und wieder war es das Abbild des toten Händlers, zu neuem Hass und neuer Tücke auferweckt. Mit Überwindung blickte er von Zeit zu Zeit nach der offenen Tür, von der seine Augen trotzdem zurückprallten. Das Haus war sehr hoch, das Oberlichtfenster klein und schmutzig, der Tag von Nebel blind. Das Licht, das nach dem Erdgeschoss durchsickerte, war außerordentlich trüb und zeichnete sich nur matt auf der Ladenschwelle ab. Und doch lauerte nicht ein schwanker Schatten dort in dem schmalen Dämmerstreifen? Plötzlich fing ein äußerst jovialer Herr an, unter Schreien und Scherzen und fortgesetzten Wiederholungen des Namens des Händlers von draußen her mit seinem Stock gegen die Ladentür zu pochen. Markheim blickte, zu Eis erstarrt, den Toten an. Nein, der lag ganz still, weit außerhalb der Hörweite dieses Klopfens und Rufens, in einem Ozean des Schweigens versunken, und sein Name, der ehedem für seine Ohren das Toben des Sturms übertönt haben mochte, war ein leeres Geräusch geworden. Und nach einer Weile hörte der joviale Herr mit seinem Klopfen auf und ging seiner Wege. Das war ein deutlicher Wink, mit dem, was es noch zu tun gab, nicht zu säumen, sich auf und davon zu machen, aus dieser anklagenden Umgebung unterzutauchen, in die Millionen Londons und, jenseits des Tages, jenen Hafen der Sicherheit und scheinbaren Unschuld zu erreichen, das Bett.